Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Du wirst dich wundern über den Titel dieses Videos. Wie kann ich als Diener, als jemand, der nichts hat, demjenigen, dem alles gehört, einen Kredit geben? Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt dich: Gibst du Allah einen Kredit? Oder wer ist es, der Allah einen guten Kredit gibt? Subhan al-Malik. Kredite sind doch haram. Wieso will Allah von mir einen Kredit? Das gibt immer solche Angelegenheiten, die die Geschwister nicht richtig verstehen. Deswegen, inshallah ta'ala, hier die Erklärung. Dieser Halal-Kredit hat auch Halal-Zinsen. Gibt es Halal-Zinsen? Ja, es gibt Halal-Zinsen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer ist dann derjenige, der Allah einen guten Kredit gibt, auf dass er ihm daraufhin ihm diese Sache vermehrt? Subhanal Malik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dir, wer sind diese Leute, die für Allah ausgeben, die für Allah spenden, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Geld, dieses Vermögen, dieses Hab und Gut, was sie geben für Allah subhanahu wa ta'ala, um das mindestens das 10-fache bis zu 700-fache und noch darüber hinaus vermehren kann. Das heißt, jeder Cent, den du gibst, jede Kleinigkeit, die du gibst, mindestens das 10-fache wird es berechnet bei Allah. Wenn das nicht ein guter Prozentsatz für einen Zins ist, Allahu Akbar. Ich mache das in Anführungszeichen natürlich. Allahu Akbar. Das heißt, du gibst 100 Euro Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala bei Allah. Diese 100 Euro siehst du noch im Diesseits. Wenn nicht sogar das 10-fache im Diesseits. Und im Jenseits hast du noch mehr als diese Angelegenheit. Was ist das für eine Angelegenheit? Wer würde da rein nicht investieren? Das Beste, die beste Möglichkeit zu investieren. Ich sag zu dir, investiere 100 Euro, du kriegst am Ende 700. Du kriegst am Ende 1000 Euro. Du kriegst am Ende 700.000 Euro raus, nur mit 100 Euro. Wer würde das nicht machen? Jeder von uns würde das machen. Wir würden gleich mit einsteigen. Mit keinerlei Risiko. Kein Verlust, nur mit Gewinn. Subhanallah. Wer sind diese Geschäftsmänner, die hier einsteigen wollen? Subhanal Malik. Wenn du sagst, du bist ein guter Geschäftsmann, du bist eine gute Geschäftsfrau, wenn du sagst, ich möchte gern investieren und ganz viel rausholen, hier ist der Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es. Wer sind diejenigen, die Allah einen guten Kredit geben? Gib Allah einen Kredit, das heißt Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Spende für ihn, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Gib von deiner Tasche, so dass deine linke Hand nicht weiß, was du mit deiner rechten spendest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagt. Spende mit der Hoffnung, dass es bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr geben wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir mehr geben. Und er sagt dir, wir werden es vermehren und wir werden ihn vergeben. Subhanal Malik. Durch Spende. Und es gibt ein Tor vom Paradies. Ist das Tor für diejenigen, die gespendet haben. Von dort gehen nur die Leute rein, die gespendet haben. Subhanallah. Ein Tor vom Paradies, wo nur die Leute reingehen, die gespendet haben. Ja. Das heißt, wenn du zu denjenigen gehörst, die immer spenden, täglich spenden, aufrichtig spenden. Dabei ist es ganz wichtig, egal, du bemühst dich, dass deine Spende gut ankommt. Und falls deine Spende doch nicht ankommt oder man dich hintergeht, weil dir eine Organisation etwas Schlechtes antut, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht deinen Lohn vergehen lassen, subhanallah. Du wirst das bekommen. Du wirst deinen Lohn bekommen, subhanallah. Und wenn dich jemand betrogen hat, dann bekommst du noch diesen Lohn, subhanallah. Du kannst gar nichts falsch machen. Du kannst gar nichts falsch machen. Du bemühst dich, bei den richtigen Leuten zu spenden und falls sie dich betrügen, du hast diesen Lohn, du hast deinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala und du kriegst noch den Lohn von den Leuten, die dich betrogen haben. Subhanal Malik. Und wenn du vergibst, so kriegst du noch mehr. Allahu Akbar. Unsere Religion voller Investiermöglichkeiten. Bessere Möglichkeiten gibt es nicht. Das heißt, jemand tut dir etwas Schlechtes und du vergibst ihm daraufhin. Und ich sage nicht, dass man für alles Schlechte gleich sofort vergeben sollte. Manches braucht Zeit. Aber du vergibst ihn, dann gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala mehr. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner vergibt, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Stellung erhöht. Subhanallah. Und das ist eine gewaltige Angelegenheit. Egal wo du in unsere Religion hinschaust, du hast Möglichkeiten zu investieren. Sei es mit Geld, sei es mit Kraft, sei es mit Hilfe. Jegliche Möglichkeiten. Du hast Möglichkeiten zu investieren und du kriegst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, für jede Tat, die er tut, das 10-fache bis zu 700-fache. Und in einer anderen Überlieferung noch über 700-fach mehr. Und für jede schlechte Tat, die du tust, kriegst du nur das Gleiche. Also eine schlechte Tat für eine schlechte Tat. Und subhanallah, trotzdem haben wir die Möglichkeit, die schlechten Tat immer wieder zu löschen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lass einer schlechten Tat eine gute Tat folgen, löscht sie aus. Oder das von Gebet zu Gebet, löscht die Sünden. Subhanallah. Wir haben so viele Möglichkeiten. Deswegen, meine lieben Geschwister, gib Allah subhanahu wa ta'ala einen Kredit. Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wirst du am jüngsten Tag und im Paradies ein Wunder erleben, wovon du niemals geträumt hattest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch von diesem Tor des Paradieses durchgehen lassen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.